Kundgabe 3818. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.7.1946. Gottes Lenkung. Zukunftssorgen. Ich selbst werde euch führen und leiten, und darum fürchtet euch nicht, was auch kommen mag. Mein Arm ist stark und mächtig, und ich trage jede Last für euch, so ihr sie mir vertrauensvoll aufbürdet, weil ihr an mich glaubt. Und ich schreite ständig neben euch, ich lasse euch nicht allein. Und in dieser Gewissheit könnet ihr jeden Weg gehen, den ihr gehen müsset, laut Bestimmung von Ewigkeit. Er wird euch leichter werden, so ihr mich als ständigen Begleiter in eurer Nähe wisset, an den ihr euch stets halten könnet und der euch immer hilft, so ihr schwach zu werden droht. Es ist mein Wille, dass ihr in sicherem Schutz seid, wenn sich mein Wort erfüllet. Es ist mein Wille, dass ihr mich dann laut verkündet allen, die euch anhören, dass ihr für mich tätig seid in dem Kreis, dem ich euch zuführe. Denn ich weiß es, wer euch benötigt, wem ihr Hilfe bringen sollet in geistiger Not. Und alles ist vorbereitet, weshalb ihr euch keine Zukunftssorgen zu machen brauchet. Denn ich selbst sorge für euch, so ihr für mich tätig seid. Wie ein Herr für seine Knechte sorgt, so diese ihm willige und tüchtige Arbeiter sind. Ich sorge für euch, wie ein Vater für seine Kinder sorgt, so ihr mir eure Zugehörigkeit zu mir durch eure Willigkeit, mir zu dienen, zum Ausdruck bringt. Und darum überlasset jede Sorge mir, denn auch die kleinsten Bedürfnisse bedenke ich, weil ich euch liebe und euch helfen will im Lebenskampf, auf dass ihr all euer Sinnen und Trachten nur eurer Seele widmet, auf dass ihr unbeschwert nur das geistige Ziel verfolgen und also zur Höhe streben könnet. So leget mir vertrauensvoll euer irdisches Wohl in die Hand, und ich werde alles regeln und ordnen, wie es euch dienlich ist, und ihr werdet meine Liebe erkennen, meine Macht und meine Weisheit. Doch zweifeln dürfet ihr nicht. Denn nur die Stärke des Glaubens sichert euch meinen restlosen Beistand. Überlasset euch mir vollgläubig, und ich sorge wahrlich für euch, jetzt und immerdar. Stärket euch stets und ständig an meinem Wort. Lebet in der Liebe, wachet und betet, und lasset alles an euch herankommen, ohne Furcht und Bangen, und handelt, wie ihr euch innerlich gedrängt fühlet. Ich wache über euch und verlasse euch nicht. Ihr steht in meinem Schutz, und nichts kann euch passieren, als was eurer Seele zum Besten gereicht. Denn mein Wille lenket alle Geschehnisse, und mein Wille lässet nur das zu, was euch zur Seelenreife verhilft. Und meine Liebe wird euch alles erträglich machen, so ihr nur an mich glaubt und euch mir sorglos anvertrauet. Amen.